Thymian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser angekündigtes Thema spurlos verschwunden verschieben wir auf einen anderen Sendetag, auf eine andere Sendenacht. Wir machen heute unsere Sendung, unsere Show wieder auf, ganz auf für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Wenn ihr über dieses Thema mit mir auch reden wollt, über das Thema spurlos verschwunden, geht es natürlich heute Nacht auch. Generell heißt es freie Themennacht, offene Talkradiosendung. Also, wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, das ist die Sandra. Sandra ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Morgen. Ja, dein also Thema. Mein Thema sind meine Eltern. Die Eltern? Ja, die Eltern. Warum? Also, erstmal ist es so, dass bei uns zu Hause, das sind so praktisch so drei Gruppen bei uns zu Hause. Ich habe noch zwei kleinere Geschwister. Wie alt sind die? Der eine ist 10, der andere ist 9. Mhm. Jungs. Der kleinere gehört mehr zu meiner Mutter, der andere zu meinem Vater. Und meine Eltern schlafen so seit ungefähr anderthalb Jahren nicht mehr im selben Bett. Leben also ihr eigenes Leben und ich stehe so halt außen vor. Ich bin dann, manchmal bin ich dann erwachsen genug, um mir anzuhören, was meine Eltern für Probleme haben. Und wenn ich dann auch was sage, zum Beispiel, ja, wenn sie sich mal streiten und ich dann sage, Leute, setzt euch hin, redet vernünftig darüber, bin ich dann auf einmal 17 und habe überhaupt nichts mehr zu sagen. Was heißt denn, die leben ihr eigenes Leben? Heißt das, die sind eigentlich gar nicht mehr so richtig zusammen, Mann und Frau, sondern nur noch Freunde oder wie? Nee, noch nicht mal. Das ist gar nicht mehr so. Also mein Papa ist Soldat und der ist damals aus dem Kosovo wiedergekommen. Und meine Mutter hat nicht ein einziges Mal sich mit ihm hingesetzt, abends darüber geredet, was denn da passiert ist. Und mein Papa ist da ja praktisch dran kaputt gegangen. Also meine Eltern können halt nicht drüber reden. Über irgendwelche Probleme, auch nicht mit mir. Haben die denn nochmal gefragt? Du sagst, die gehen so ihren eigenen Dingen nach. Haben die jeweils andere Partner auch? Nee, das nicht. Also sie wohnen noch hier im selben, also noch im selben Haus. Und aber schlafen nicht mehr in einem Schlafzimmer? Nee. In einem Bett nicht mehr? Nee. Warum nicht? Ja, das weiß ich. Wo schläft denn der Papa? Hat er ein eigenes Zimmer sich eingerichtet oder wie? Nö, der schläft meistens auf der Couch. Ach. Die, ja. Mama schläft im Schlafzimmer? Mit meinem kleinen Bruder. Mit dem kleinen Bruder? Ja, und der andere Bruder schläft oben in seinem Zimmer und Papa meistens unten auf der Couch. Ja, das stimmt aber wirklich irgendwie was gravierend nicht, finde ich auch. Und, ja. Und die reden kaum miteinander über ernste Sachen. Also wenn dein Vater aus dem Kosovo zurückkommt, da gibt es ja nur viel zu reden. Ne? Und in einer normalen Beziehung, einer guten Ehe, redet man ja auch ausführlich darüber. Ja, es geht halt nicht nur um meine Eltern, sondern auch um die Probleme, die ich habe. Wenn ich dann mal zu meiner Mutter gehe, ja, ich möchte aber gerne noch einen Krimi gucken, können wir das nicht auf morgen verschieben? Ich hab Diabetes und das heißt dann wirklich, dass mir wirklich richtig beschissen geht. Ja, und komm und stell dich nicht so an und das ist doch alles gar nicht so. Und ja, ich habe damals Probleme in der Schule, gab es richtig derbe Probleme und bin dreimal von zu Hause abgehauen, bis meine Eltern kapiert haben, dass da was nicht, dass da was nicht läuft. Aber ich habe aus dem auch herausgehört, was du gerade erzählt hast, dass du dich auch nicht ernst genommen fühlst bei deinen Eltern und auch nicht aufgehoben fühlst bei deinen Eltern? Nee, eigentlich nicht. Wenn überhaupt, zu wem hast du denn den eheren Draht, den engeren Draht? Zu der Mutter oder zum Vater? Nee, zu meinem Papa. Zum Papa? Zum Papa. Hast du dich mit dem darüber mal unterhalten, dass du dich so einfach nicht wohlfühlst in der Familie und dass da was nicht stimmt? Ja, das habe ich ihm erzählt und er meint dann, er fühlt sich ja auch nicht wohl. Es ist zwar seine Verpflichtung zu warten, bis der Christopher, also mein kleinerer Bruder, 18 ist und dann ist er sowieso weg von zu Hause, weil er das ja auch nicht mehr aushält. Oh, das ist auch eine harte Aussage. Ja, aber der kleine Bruder ist erst 10 Jahre alt, ne? Das heißt, es liegen noch 8 Jahre vor euch und vor ihm. Ich meine den ganz kleinen, der ist 9. Dann ist es noch länger, sind es 9 Jahre. Ja. Also aber das sagt ja wirklich aus, dass dein Vater, dein Papa mit der Ehe auch überhaupt nicht mehr zufrieden ist. Nee, ist er auch nicht. Und du hängst zwischen den Stühlen und bist auch die Leidtragende von den ganzen. Von der ganzen Angelegenheit. Irgendwo schon, weil ich halt mitkriege, wenn ich dann abends mal runtergehe, mir was zu trinken hole, wenn mein Papa unten auf der Couch ist und wirklich dran kaputt geht, weil er wirklich niemanden hat, auch so mit dem er so reden kann. Und meine Mutter, das halt wirklich nicht, die interessiert es halt nicht. Und hast du das deiner Mama mal gesagt? Hier, warum ist eigentlich alles so? Ja. Und, was antwortet sie? Ja, Papa ist ein Einzelgänger und das er würde ja mit ihr nicht richtig reden können. Und das wäre ja nicht ihr Problem. Das wäre ja nicht ihre Schuld. Weißt du, ich glaube, Sandra, dass du wirklich einen schweren Stand hast. Ich glaube, dass deine Eltern, so wie du es jetzt schilderst, wirklich massive Eheprobleme haben, wenn nicht sogar, dass die Ehe kaputt ist. Ja. Und das ist natürlich kein Wunder, dass ihr die Kinder darunter leidet und du als 17-Jährige kriegst natürlich am meisten mit. Ja. Ich weiß da auch keinen schlauen Rat, wie du kannst die Ehe nicht kitten und du kannst die beiden auch nicht zu einem Gespräch zusammenführen. Du kannst vielleicht nur immer wieder darauf aufmerksam machen, dass dir die Situation so nicht gefällt und dass die beiden sich vielleicht dann zusammenraufen und irgendeine Entscheidung treffen. Und sei die Entscheidung, dass sie sich gütlich trennen. Das ist vielleicht noch besser als so ein Murks, als das, was du da erzählst. Ja, das habe ich auch schon irgendwo, habe ich mir das gedacht. Zumal ich dann zu meiner Mutter wirklich mal gesagt habe, sie soll sich wirklich mal mit dem Problem, weil sie eine Freundin von mir, die hatte auch irgendwelche Probleme, keine Ahnung. Mhm. Und auf jeden Fall meinte ich dann, Mama, kümmere dich doch wirklich mal erst um deine eigene Ehe. Mhm. Ja, darauf meinte sie nur, weißt du was, mein liebes Fräulein, pack deine Sachen und zieh zu deinem Freund. Zieh aus, oh. Ich will dich hier nicht mehr haben. Oh. Und daraufhin gab es dann wirklich richtig großen Krach und mein Vater meinte, meine Tochter schmeißt du nicht aus meinem Haus. Nein. Entweder gehst du oder meine Tochter. Oder ich gehe. Also so, das ist katastrophal bei uns zu Hause. Weißt du, dass ich keinen Rat habe für dich, wie du dich jetzt, wie die Situation deiner Eltern sich verbessern kann? Natürlich nicht. Nee. Ich kann nur den Rat haben, dass du vielleicht noch mehr das Gespräch mit deinem Vater suchst. Ich meine, du bist eine junge Frau. Und ihn vielleicht auch dahin bewegst, wenn das so kaputt ist, das Verhältnis, dass sie sich trennen, die beiden, auch wenn die Jungs noch klein sind. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich komme da einfach nicht, letztendlich, obwohl ich mit zurecht. Letztendlich, Sandra, wird es auch darauf hinauslaufen, dass du wirklich relativ früh von zu Hause weggehst, weil das ist ja kein... Ich habe mit meinem Freund schon klar gemacht, wenn mein Freund nächstes Jahr sein richtig festes Gehalt kriegt, dann ist sowieso Ende im Gelände. Mhm. Und das habe ich meinen Eltern auch schon gesagt. Meine Mutter meinte, ich sollte auf ihre Unterstützung nicht bauen. Mhm. Mein Papa meinte, ist in Ordnung, ich unterstütze dich dann so weit, wie ich kann. Mhm. Und dann ist Also für mich ist die Sache gegessen irgendwo. Ja, also wenn ich du wäre, würde ich auch sehen, dass ich da so schnell wie möglich rauskomme, weil du da zerrieben wirst zwischen den Fronten und die Mutter ja sowieso nicht sehr auf deiner Seite steht. Hm. Ah, schwierig, schwierig. Ja. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Tut mir leid, Sandra. Okay. Also red mit deinem Vater, solange die Beziehung so gut ist und sieh zu, dass du schnell das Weite suchst. Ne? Ja, das werde ich tun. Das ist leichter gesagt jetzt im Moment auch noch als getan, ne? Ja, das stimmt, aber irgendwie kriege ich das schon auf die Reihe. Ja, du wirkst ja ziemlich pfiffig, das wirst du schon schaffen. Ja, ich bin es nicht anders gewohnt, sagen wir es mal so. Ich bin damit aufgewachsen, sagen wir es mal. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, Sandra. Dankeschön, mach weiter so. Ja, tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800-5678-111, das ist meine heiße Nummer hier ins Studio, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Und ihr könnt mir auch faxen, 0800-5678-110. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Und jetzt ist Torben hier. Und Torben ist 28 Jahre alt. Ja, moin Domian. Guten Morgen. Ja, und zwar hatte ich eigentlich zu deinem ursprünglichen Thema angerufen, und zwar spurlos verschwunden. Ja. Und zwar geht es um einen Kollegen von mir, der seit Mitte Juni spurlos verschwunden ist. Wir haben also bis heute keinerlei Lebenszeichen von ihm. Mhm. Ich kann noch mal eben ganz kurz erklären, wie es angefangen ist. Ja. Und zwar hat ein Kollege von mir mit ihm abends telefoniert, hat ihn gefragt, ob er Lust hat, auf einen Döner vorbeizukommen. Mhm. Er wohnt halt auch ein paar Kilometer von uns entfernt. Mhm. Sagt auf dann, den Döner? Ja, ja. Also, wir sind halt damals mehrere Male halt, haben uns getroffen und Döner essen gegangen. War halt so. Und sagt er dann, er wollte eigentlich einen gemütlichen Abend machen, er wollte nicht mehr raus, er würde sich dann am nächsten Abend melden. Mhm. Hatte sich dann nicht gemeldet, daraufhin hat ein Kollege von mir halt nochmal bei ihm angerufen. Da hat er sich dann aber auch weder auf Festnetz noch auf Handy gemeldet, hat es dann noch einen zweiten Abend versucht, hat sich dann aber immer noch nicht gemeldet. Es kam ihm dann ein bisschen spanisch vor, gedacht, naja, ich fahre einfach mal hin, mal gucken, ob er da ist. Mhm. Und als er dann zu ihm rausgefahren ist, war es halt so, dass das Auto von ihm total quer zu seiner Einfahrt stand. Und da hat der Kollege von mir sofort gesagt, da stimmt irgendwo was nicht. Mhm. Da ist irgendwo was nicht in Ordnung, weil wenn der sein Auto geparkt hat, hat er es immer so geparkt, wie er es halt immer gehandhabt hat. Mhm. Und das Komische war, dass das Auto auf war und das Portemonnaie auf dem Beifahrersitz lag. Ach. Und der Kollege hat dann am nächsten Morgen... Leer? Was denn? Leer? Nee, voll. Voll? Ja, also das Geld war drin und auch alle Unterlagen. Ja, und das Kollege von mir hat halt am nächsten Morgen bei der Firma angerufen, wo er arbeitet, hat nachgefragt, ob er sich da in irgendeiner Form abgemeldet hätte oder Bescheid gegeben hätte. Die sagten auch sofort nein, die hätten sich auch schon gewundert, weil sie es auch von ihm nicht kennen, dass er sich nicht abmeldet und wir kennen es auch nicht von ihm. ja, und dann hat der Kollege halt gesagt, oder wir haben beschlossen, okay, zur Kripo hin, beziehungsweise zur Polizei. Ach, ja. So schnell dann doch. Ihr habt nicht versucht, irgendwie Verwandte oder Freunde? Nee, weil da war von vornherein klar, da stimmt. Mhm. Ja, sicher, das ist ja schon merkwürdig mit dem Auto und mit dem Portemonnaie. War so ein zuverlässlicher Mensch. Mhm. Und der wäre nie irgendwie so holterdiepolter weg oder so, ohne sich abzumelden. Ihr habt die Polizei benachrichtigt? Ja, richtig. Ja. Genau. Und die sind dann auch, ich weiß nicht, ob 2 oder 3 Tage später in seine Wohnung rein. Und als sie dann halt die Wohnung betreten haben... Erst? Zwei, drei Tage später? Die Polizei, die Kripo beziehungsweise. Ja, erst nach 2, 3 ja, Tagen. Ja, genau, mhm. Weil die gesagt haben, naja, warten wir erstmal ab. Mhm. So nach dem Motto, es hat schon viele gegeben, die verschwunden waren, aber nach kurzer Zeit wieder aufgetaucht. Mhm. Na, und als sie halt die Wohnung betreten haben, war halt zum einen der Computer von ihm an. Mhm. Und da war eigentlich auch von vornherein klar, der wäre nie rausgegangen, ohne seinen Computer zu auszumachen. Mhm. Und zum anderen, alle seine Schuhe standen in Reihen in seiner Wohnung drin. Alle Schuhe? Ja, genau. Also war von Anfang an klar, er muss das Haus ohne Schuhe verlassen haben. Das ist ja schon gespenstisch, was? Ja, war es auch. Oder beziehungsweise ist es immer noch. Naja, und die Kripo hat dann halt auch alles abgesperrt und Spurensicherung und ich weiß nicht alles. Nur, die Kripo kam halt im Grunde genommen auch auf keinen Nenner. Bis heute nicht? Es hat zwischenzeitlich eine Spur gegeben. Mhm. Da hat sich aber die Kripo eigentlich in Schweigen gehüllt. Weil die haben einfach gesagt, wir dürfen ihnen keine Informationen geben. Aus also nichts Konkretes bis heute? Nein, nichts Konkretes. Gibt es denn, kennst du Freunde oder Verwandte von ihm? Weniger, die Schwester. Hast du mit der mal geredet? Die Schwester hat sich also mit uns immer auseinander, also telefonisch in Verbindung gesetzt oder sind auch zu ihr hingefahren und hat uns Informationen gegeben, die Kripo halt drüber gegeben hat, weil aufgrund dessen die Kripo uns halt keine Informationen rausgeben durfte, weil sie halt keine Angehörigen waren. Aber die hat auch keine Idee, nein, überhaupt gar keine Vorstellung, was das sein kann. Hat er eine Freundin? Nein, eben nicht. Eben nicht? Nein. Was heißt eben nicht? Naja, es war halt allein. Also nicht, allein. Mhm, ja. Ja, und? Gibt es Eltern noch? Leben die Eltern? Ja, die Mutter aber, die lebt in einem Heim. Mhm. Und die davon erfahren hat, das kann man sich natürlich denken, was da geschehen ist. Ne? Also wie nah war denn deine Bindung zu ihm? War es nur... Aber nicht unbedingt so nah. Ich kannte ihn zwar schon eine ganze Zeit durch einen Kollegen von mir, aber so hin und wieder haben wir schon was unternommen. Aber ich sag mal, die Tatsache, dass halt ein Mensch wirklich spurlos verschwunden ist und das seit wirklich Monaten und man wirklich nicht mehr weiß, wo soll man ansetzen. Lass mich nochmal fragen, also man hat das Haus durchsucht, die Wohnung durchsucht und hat gesehen, dass der Computer eingeschaltet war und keine Schuhe weg waren. Richtig. Woher weiß man denn, wie viele Schuhe er hatte? Ja, also der Kollege von mir, das ist wirklich ein ganz enger Kollege von ihm, der wirklich jedes Wochenende mit ihm zusammen war oder auch in der Woche sehr, sehr oft. Mhm. Und der sagte halt, ich weiß genau, welche Schuhe er besitzt, weil er halt auch bei ihm war. Und so. Der sagte, da sind alle Schuhe, die er hatte, stehen da halt. Und sonst fehlt nichts in der Wohnung? Es ist nichts gestohlen? Nein, gar nichts? Gar nichts. Das ist aber wirklich sehr merkwürdig. Ja, genau. Hat denn die Polizei, sofern du das dann über die Schwester mitbekommen hast, irgendeine Mutmaßung geäußert, in welche Richtung diese Sache gehen könnte? Ist es ein Verbrechen? Eine Mutmaßung. Nämlich? Aber die Kripo hält sich mit dieser Mutmaßung halt in Schweigen. Das heißt, du weißt auch gar keine, nicht ansatzweise, um was es da geht? Ansatzweise weiß ich schon. Da soll jemand aus der Verwandtschaft eventuell die Finger mit im Spiel haben. Entführung oder was? Ja, aber das kann irgendwo nicht hinhauen, weil dann hätte sich da jemand gemeldet, wenn es jetzt, sag ich mal, um finanzielle Dinge oder wie auch immer. Auf jeden Fall hört es sich an, schon als würde ein Verbrechen vorliegen. Wir gehen davon aus. Wir gehen auch mittlerweile davon aus, dass er nicht mehr lebt. Das ist einfach so. Weil, wenn man über 3 Monate wirklich nichts hört, es gibt schon Fälle, wo Menschen verschwinden, die auf eigene Initiative verschwinden, aber dann sind die Indizien anders, ne? Die Indizienlage. Die Indizien legen einfach da, dass ein Verbrechen eigentlich vorliegen muss. Klingt gespenstisch, was du erzählt hast. Ja. Ja. Wie geht ihr jetzt, also vor allen Dingen der Kollege, der enger mit ihm befreundet war, damit um? Ja, ich meine gut, es nimmt einen natürlich schon mit. Ich meine, gerade in der Anfangsphase, weil dann war es damals halt die Schwester bei einer Wahrsagerin, die aber auch weit entfernt wohnt und die hatte einen Ort vorausgesagt. Sie konnte jetzt aber nicht sagen, ob das eventuell ein Ort für ein Verbrechen gewesen sei oder ob er vielleicht nur dorthin geschleppt wurde. Ich meine, gut, jetzt kann man natürlich abwägen, soll man das glauben, was eine Wahrsagerin sagt oder nicht. Aber Fakt ist einfach, dass diese Wahrsagerin diesen Ort wirklich so genau beschrieben hat und diesen Ort es wirklich gibt. Hat man der Polizei das gesagt? Der Polizei hat man es gesagt, aber die Polizei hat da weniger drauf reagiert, sodass wir dann die Initiative ergriffen haben und mit einigen Leuten da diesen Ort abgesucht haben. Mhm. in der Hoffnung, da irgendwelche Spuren zu finden, aber war halt auch nicht der Fall. Nein. Schlimm, wirklich sehr schlimm. Ja. Und zum Thema, zu meinem ursprünglichen Thema Spur ist verschwunden. Und wir warten eigentlich nur, ja, so schlimm es sich anhört, aber wir warten eigentlich nur darauf, dass die Nachricht kommt, dass man ihn irgendwo gefunden hat. Ne? Weil ich sag mal, es hört sich zwar vielleicht auch irgendwo krass an, aber... Ja, man weiß, woran man dann ist. Ja. Richtig, ja. Genau. Lieber Tauben, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss. 0800-5678-111, meine Nummer hier, kostenfrei für euch. Und die Faxnummer 0800-5678-110. Melanie, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Melanie, guten Morgen. Ja, Der Grund deines Anrufes. Ja, ich habe ein Geheimnis, was weder meine Kinder noch mein Mann erfahren dürfen. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Wie alt sind die? Also die Ältere, die ist 5 und die jüngste Tochter, die ist jetzt 2 Jahre geworden. Du hast ein Geheimnis, das dürfen deine Kinder nie erfahren? Und mein Mann auch nicht. Und dein Mann auch nicht? Ja. Wann ist das passiert, um das es sich da dreht? Also ich hatte mit meiner Freundin zusammen einen sehr schönen Urlaub gemacht in Gran Canaria damals. Und wie lange ist das her? Das ist jetzt genau 2 Jahre her. Warst du da mit deinem Mann schon zusammen offensichtlich? Ja, ne? Wenn ja, natürlich. Ja. Wir sind ja verheiratet auch schon seit 5,5 Jahren. Ja, und wir hatten damals, Sabine heißt die Freundin, auch beide ohne Männer nach Gran Canaria halt. So eine richtige Frauentour. Genau. Eine derbe Frauentour nach Gran Canaria. Ja, war ein bisschen zu derbe. Melanie und Sabine. Und da ist jetzt etwas vorgefallen, was dein Geheimnis oder euer Geheimnis ist. Ja. Was ist passiert? Ja, da haben wir halt auch nette Männer kennengelernt. Und wir hatten dann mehrere schöne Abende gehabt. Und einer war zu schön und da ist halt die Johanna entstanden. Einer war zu schön? Ja. Und da ist dein zweites halt Kind, da ist dein zweites Kind entstanden? Ja, da ist die Johanna entstanden, meine zweite Tochter. Die Zweijährige? Ja. Wer ist der Vater? Ja, das war auch ein Urlauber, den ich dann leider nicht wieder gesehen habe. Der auch gar nichts weiß, dass er ein Mädel hat. Ja. Und dein Mann glaubt, das ist sein Kind. Ja, er wollte dann noch ein zweites Kind haben. Und dann war ich halt mit der Johanna schwanger. Und das konnte man nicht genau rekonstruieren, wann du schwanger geworden bist. Und insofern glaubt er, dass er der Vater ist. Ja. Das ist natürlich ein Hammer, ne? Ja. Und es weiß nur deine Freundin? Ja. Und ja, jetzt natürlich so, so ein paar hunderttausend Leute wissen es jetzt auch noch, aber du bist ja anonym. Ja. Wie gehst du denn, dass das jetzt vor 2 Jahren passiert? Ja. Vor über 2 Jahren. Wie gehst du denn damit um? Belastet dich das nicht enorm? Ja, vor allen Dingen, weil mein Mann, der hat ja ganz dunkle Haare. Und ich selber bin etwas heller, aber nicht ganz blond, ne? Also und der Peter hieß ja. Ach, den Namen weißt du immerhin noch. Vornamen. Da hatte er so rötliches Haar. Und die Johanna, die ist halt Mischmasch dazwischen. Und sei da ganz dunkel, so wie die Johanna. Ja. Sarah meine ich jetzt. Also, sei froh, dass es kein Farbiger war. Ja. Sonst würde die Lüge weniger gut gelingen. Also im Klartext, die Kleine sieht ihm überhaupt nicht ähnlich, dein Ja, Mann. Genau. Und Sabine hat auch schon darüber gewitzelt. Das ist ja wie bei Boris Becker, haben wir damals gesehen halt. Mit dieser Anna, ja, eben auch sehr ähnlich. Ja. Wittert denn dein Mann irgendwas, dass da was nicht stimmen könnte? Nein. Überhaupt nicht. Ja, zum Glück. Er nimmt das so hin, dass... Die meinte ja auch, dass das das Ende der Beziehung dann auch sein könnte. Hast du denn damals, als du dann schwanger wurdest, eine Weile mal drüber nachgedacht, es ihm vielleicht doch zu erzählen? Ja, ich habe lange auch darüber nachgedacht, dass ich ihm das dann doch erzähle, aber im Moment geht's auch schlecht, denke ich. Ja, weil er hatte jetzt auch einen Trauerfall gehabt, da ist sein Kollege verunglückt. Na gut, also jetzt ganz aktuell rede ich gar nicht von. Ich meine damals, als du schwanger warst, ob du da hast du auch schon drüber nachgedacht, es ihm eventuell zu sagen. Und hast es aber nicht gemacht. Hast du eine Weile drüber nachgedacht, das Kind abzutreiben? Ja, weil er wollte ja dann auch ein Kind haben. Was meinst du, wie er damals, wenn du ihm das damals gesagt hättest, reagiert hätte? So, wenn du es, also als es noch ganz neu und frisch alles war. Ja. Da war er wahrscheinlich stocksauer gewesen, denke ich mir. Und hätte sich getrennt von dir, oder? Also wenn er das so schrecklich gefunden hätte, ja, dann ja. Mensch, Melanie, jetzt hast du aber eine schwere Last zu tragen, finde ich. Ja, wirklich eine schwere Last. Das ist ja nicht irgendwas, was sich so erledigt mal, wo man so sagt, na, schwamm drüber, es war jetzt. Und weißt du, wenn ihr Mädels da nur einen geilen Urlaub verlebt hättet, hätte man ja sagen können, komm, den Mantel schweigend darüber und ist gut. Aber da ist ja nur ein Mensch, ne? Das ist ja dein Mädchen. Da ist dein Mädchen. Und du bist fest entschlossen, es auch dem Mädchen nie zu sagen. Und ich habe ja immer so, ich vertrete ja die Auffassung, dass man als Kind irgendwann auch das Recht hat, zu wissen, wer der Papa ist. Ja, ich kenne den aber leider jetzt auch nicht. Das ist klar, klar. Und hast du nicht Angst, dass es nun vielleicht doch irgendwie durchsickern könnte, irgendwann mal, oder vielleicht doch als Folge von unserem Telefonat hier, und dein Mann wahrscheinlich dann aus allen Wolken fällt und den Glauben an die Welt verliert? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber er ist arbeiten im Außendienst und ich glaube nicht, dass er da... Ja, dennoch möchte ich dich fragen, was dich bewogen hat, hier anzurufen und das zu erzählen. Denn eine Restgefahr besteht ja nun doch, dass man dich erkennt an der Stimme. Ja, weil ich jetzt auch so einen Druck hatte, das nach außen zu bringen. Also es beschäftigt dich schon sehr. Ja. Der Druck ist schon sehr groß. Ja. Würdest du sagen, dass das schlechte Gewissen größer wird, größer geworden ist, so in den letzten Monaten? Ja, doch, das... Du bist in einer absoluten Zwickmühle. Ja. Wenn du die Wahrheit sagst, riskierst du eure Familie, eure Ehe, alles, was ihr aufgebaut habt. Wenn ihr die Wahrheit... Vor allen Dingen die ganze Familie, die würde sich dann von mir abwenden. Ja, wahrscheinlich das auch noch, wenn du es sagst. Und wenn du es nicht sagst, wird der Druck immer größer und das schlechte Gewissen immer größer. Ja. Jetzt ist guter Rat Goldes wert, ne? Was man jetzt tun sollte. Du hast aber gerade so ganz entschieden gesagt am Anfang, das dürfen die, werde ich denen nie sagen. Bist du doch ein bisschen wackelig vielleicht im Moment und wolltest auch mal meine Meinung hören, wie ich das einschätze? Ja, ich denke noch. Ich kann überhaupt nicht, und Sabina, die weiß überhaupt keinen Rat. Das ist deine Freundin, ne? Ja. Mit der du weg warst. Das ist aber auch wirklich schwierig. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, finde ich. Sehr schwierig. Die Ehe ist gut, du liebst deinen Mann? Ja. Ich würde gerne, ich sage jetzt mal etwas in Klammern, ich würde gerne auch eure Meinung, die ihr jetzt zuschaut und zuhört, zu diesem Fall hören. Ruft doch mal an und sagt mal eure Meinung auch zu Melanie. Melanie wird die Sendung ja weiter verfolgen. Was ihr so denkt, das ist ja nur wirklich ein großes Problem. Soll Melanie die Wahrheit sagen? Und läuft damit Gefahr, ihre Ehe aufs Spiel zu setzen, ihre Familie zu verlieren? Oder soll sie sich mit dieser Lüge arrangieren und versuchen, mit dem schlechten Gewissen und dem Druck irgendwie zurechtzukommen? Ne, das sind ja die beiden Alternativen. Was anderes gibt es ja nicht. Das wäre für dich das größte Unglück, wenn du jetzt deinen Mann verlieren würdest und die Familie auch. Vor allem, das sind ja jetzt auch 5,5 Jahre, die wir verheiratet sind. Die kann ich da nicht so einfach nur wegen dem einen Ausrutscher jetzt da... Ja, es ist kein Ausrutscher, es ist ein Kind da, ne? Ja. Also, ich frage nochmal, die Ehe aktuell ist eigentlich ganz harmonisch? Ihr liebt euch? Ja. Ihr liebt euch sehr? Ja, doch. Na, es kam ein bisschen zögerlich? Zögerlich? Ja, oder knistert es doch schon an der einen oder anderen Ecke? Ja, es ist halt die Routine da, ne? Denke ich mir. Man kennt sich jetzt die Gewohnheiten und so und die Routine da. Wer liebt wen denn mehr? Du deinen Mann oder dein Mann dich? Kannst du das ungefähr einschätzen? Also ich glaube, dass mein Mann mich auch sehr liebt. Aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen. Ich bin ja eigentlich immer so mit wehenden Fahnen der Vertreter, der sagt, legt die Wahrheit auf den Tisch. Ich bin in diesem Fall, muss ich ehrlich sagen, unsicher. Ich bin wirklich unsicher, wem damit jetzt groß gedient ist. Es wäre dir gedient, du hättest deinen Druck weg, aber der Preis ist so hoch, den du zahlst. Ja, wenn er jetzt auch überzeugt davon ist, dass die Johanna jetzt seine Tochter ist, wenn ich jemandem jetzt sage, das ist doch nicht. Ja, das Schlimme ist natürlich, je weiter du diese Lüge fortführst, desto größer ist sein Entsetzen, wenn er in 10 Jahren oder das irgendwann erfährt, dann heißt das 10 Jahre Lüge, permanente Lüge. Das ist natürlich eigentlich auch ungeheuerlich schlimm für ihn, wenn man sich das vorstellt. Ja, aber jetzt habe ich ja auch 2 Jahre Lüge. Ja, immerhin, aber es sind nur 2. Es könnten ja 10 oder noch länger werden, wenn du weiter lügst. Irgendwie tendiere ich dazu, das doch zu sagen. Aber das ist jetzt eine ganz private und ganz menschliche Regung im Moment, dass mir so unwohl ist in dem ganzen Lügengestrüpp. Wir machen mal Folgendes. Ich verbinde dich mit meiner Psychologin, mit der Anna. Die wird ihre Meinung dir sagen. Dankeschön. Und versuch aber auf jeden Fall noch dran zu bleiben. Ja. Mal sehen, was die Zuschauer, Zuhörer sagen. Vielleicht haben Leute ähnliche Erfahrungen gemacht und haben vielleicht doch einen klugen, weisen Tipp für dich. Ja, das ist dann nett. Ja, okay. Mhm. So machen wir es, Melanie. Leg bitte auf und wir rufen wieder an. Ja, gut, mache ich. Tschüss. Schön, ne? Ciao. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, danke. Ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig. Thomas ist dran. Thomas ist 24. Hallo, Thomas. Hallo. Hast du zugehört gerade? Ja, eben gerade habe ich zugehört. Was würdest du denn der Melanie empfehlen? Also, ich würde ihr empfehlen, auf jeden Fall die Wahrheit zu sagen. Also fährt man am besten mit, denke ich mal. Aber sie verliert alles. Ja, würde ich nicht sagen. Also, wenn ein Mann sie liebt, dann weiß ich nicht, kann man auch sowas verzeihen. Ja. Wenn sie mit offenen Karten spielt. Ja, sagst du so locker dahin? Ja, ich denke das mal. Es also, gibt, glaube ich, wenige Männer, die da dann sagen, okay, ich vergebe und verzeihe dir. Vor allen Dingen nach zwei Jahren Lüge schon. Ne? Ja, klar, okay, es ist schon hart. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist keine Begründung, dann noch weitere Jahre zu lügen. Ne? Ja, das ist es halt. Ich weiß nicht, ob das gut für den Mann ist, wenn er das irgendwann mal selber rauskriegt. Ist natürlich dann auch Mist, ne? Ja, du hast recht. Das ist es. Zu dir und deinem Thema, Thomas. Ja, und zwar, es geht darum, meine Frau will seit 1,5 Jahren nicht mehr so richtig mit mir schlafen. Wie lange seid ihr verheiratet? Oder zusammen schon? Also zusammen sind wir 7 Jahre verheiratet, 3. 7 Jahre schon zusammen? Mhm. Eine richtige Jugendliebe. Ja, richtige Jugendliebe. Wie alt ist sie? Sie ist 34. 34? Das ist es halt mit der Jugendliebe, ne? Nein, für dich ist es dann eine Jugendliebe. Dann hat sie damals so einen jungen Bengel vernascht. Da warst du süße 17. Ja. Und sie hat sich geangelt. Ja, oder sagen wir es andersrum. Oder umgekehrt. Du standst halt auf reife Frauen damals schon. Genau. Ja. So, jetzt seid ihr so lange zusammen und verheiratet, auch seit einigen Jahren. Und seit 1,5 Jahren will sie nicht mehr. Ja, nicht mehr so richtig. Also läuft nicht mehr. Was heißt denn das? Wie viel läuft denn so im Monat? Fragen wir mal im Monat. Wenn es hochkommt, vielleicht einmal. Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel und ja, das dann aber auch wirklich schon mit Überzeugungskunst. Und wenn es dann läuft, läuft es denn dann wenigstens gut oder ist es auch die 0815-Nummer? Die 0815-Nummer. Das ist das. Das heißt, es ist alles sehr unbefriedigend für dich? Sehr unbefriedigend. Scherst du schon aus? Bist du schon fremdgegangen? Ja, ab und zu mal Bordell, ne? Ins Bordell? Ja. Weißt du das? Nee, denke mal nicht. Hast du sie gefragt, was los ist, was der Grund ist? Ja, man hat versucht zu reden, aber blockiert einfach immer nur, blockiert. Was heißt man? Will einfach nicht drüber reden, das ist sie jemand sagen, einfach, wäre lustlose Phase bei ihr. Na, 1,5 Jahre ist eine lange Phase. Das ist eine ziemlich lange Phase, das meine ich auch. Kann es sein, denkst du darüber nach, dass sie vielleicht einen anderen Freund hat? Ja, darüber nachgedacht hat man schon, aber glauben tue ich es nicht, also nee, eigentlich nicht. Wie viel Mal hast du denn die Dame schon versucht zu löchern, anzusprechen, zu sagen, hier so und so, was ist los? Sag mir die Wahrheit, wie viel Mal? Oh, ja, weiß ich nicht, kann vielleicht 10 Mal, 20 Mal. Also doch schon sehr oft. Also ich habe schon öfter mal drauf angesprochen, auf jeden Fall. Aber wie enden denn solche Gespräche? Du musst ihr doch dann klar machen, dass du letztendlich damit nicht leben kannst und dass irgendwann eine Konsequenz folgt. Ja, also ja, ich bin halt auch so ein Mensch, weiß ich auch nicht, mit mir kann man irgendwie nicht so. Ich bin dann halt auch, wenn das ein bisschen lauter wird, dann gehe ich halt raus und dann, weiß nicht, ist halt nicht mein Ding, dieses Umschreien. Ja, nur umschreien muss es ja auch nicht sein. Ja, nur es kommt dann halt meistens dazu. Ne? Das ist halt, habt ihr Kinder? Nee, haben wir nicht, nein, Glück nicht. Wie ist denn das Verhältnis so? Also abgesehen von dem Bereich der Sexualität, versteht ihr euch sonst ganz gut? Ja, oder? Sonst verstehen wir uns, das ist es ja. Mhm. Sonst verstehen wir uns ja ganz gut. Mhm. Hast du ihr so durch die Blume schon gesagt, dass das eventuell eure Ehe gefährden könnte oder sogar zerstören könnte? Nee, das haben wir eigentlich auch noch nicht so, nee, da haben wir eigentlich auch noch nicht so drüber geredet, so jetzt ehemäßig und so. Das ist aber du bist richtig unzufrieden? Also ich bin auf jeden Fall unzufrieden, ja. Auf jeden Fall. Würdest du denn für dich das so sehen, dass auf weite Sicht das eigentlich nicht so geht und die Ehe wirklich gefährdet ist? Also ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall ist sie gefährdet. Aus meiner Sicht ist sie gefährdet. Warum sagst du ihr das nicht? Damit die den Ernst der Lage auch kapiert. Ja, klar, sollte man vielleicht mal machen. Nur ich weiß nicht, ob sie das dann kapiert. Ich weiß es ja nicht. Spätestens dann wird sie es kapieren, wenn du sagst, im Übrigen bin ich auch schon einige Male oder gehe ich ab und zu ins Bordell. Ja, okay. Nur, ich weiß nicht, wenn ich damit rausrück, das ist natürlich dann auch gleich wieder ein Riesenzoff, ne? Mhm. Ja, aber ohne Konflikte wird das jetzt nicht abgehen. Nur, ja, klar. Du kannst dich ja nicht damit abfinden, dass deine Frau einfach zumacht und nichts sagt. Du hast ein Recht darauf, dass sie sich mit dir auseinandersetzt und die muss dir doch eine Begründung liefern. Das ist doch, ja, das ist doch völliger Unsinn, wenn sie sagt, ich bin jetzt in einer lustlosen Phase. Ja, klar. Völliger Quatsch. Ich sehe es auch so. Ja. Nur ich bin auch damit am Spielen mit Scheidung und. Nur mir liegt halt auch viel an dieser Frau. Das ist es halt. Klar. Aber gerade wenn einem viel an einem Menschen liegt, muss man ja alle möglichen Mittel versuchen. Und dann muss man halt auch schon mal zu harten Mitteln greifen, indem man sagt, pass mal auf, wenn sich jetzt nichts ändert und wenn du mir nicht sagst, was los ist, kann ich so nicht leben. Dann müssen wir uns trennen. Ja, das ist es vielleicht auch. Ich habe vielleicht auch Angst vor der Trennung. Mhm. Das kann es vielleicht auch sein. Mhm. Vielleicht Angst vorm Alleine sein oder so. Mhm. Das kann es vielleicht bei mir auch sein. Vielleicht, dass ich deshalb auch ein bisschen ruhiger bin. Mhm. Klar, du bist das auch gar nicht gewohnt. Ne? Du bist ja so quasi von zu Hause aus gleich in die Ehe geschlittert. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist es halt. Wobei das dann sicher auch eine gute und interessante Erfahrung für dich wäre, auch mal ganz alleine auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, klar. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Thomas, ich sehe wirklich nur den einzigen Weg, dass du das ihr so knallhart ins Gesicht sagst. Mit allen Gefahren, die damit verbunden sind. Und wenn es dann auch zu der Konsequenz kommt, also man hat doch einfach das Recht darauf zu wissen, was los ist und dass sie dir das auf jeden Fall dann auch sagt. Ja, klar. Ja, sollte ich dann auch mal machen. Ja. Sollte ich wirklich mal machen. Ich wünsche gutes Gelingen und alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Thomas. Ja, gut, tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr, 36 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 33 und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Das haben wir umgebaut. Heute Nacht ist freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden und reden und euch mit mir unterhalten, wenn ihr das gerne möchtet, über jedes Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Was bekomme ich hier gerade reingereicht? Ein Fax von Daniel und Andreas. Und die schreiben, hi Domian, man sieht dich in deiner Sendung immer mit den Mammut-Kopfhörern. Hast du überhaupt Ohren? Oder bist du mit den Dingern schon zur Welt gekommen? Kannst den Beweis ja in der Pause mal bringen. Na, ich habe ihn ja gerade erbracht. Es sind wirklich zwei Ohren dran. Obwohl ich als kleiner Junge auch schon mal so kleine Kopfhörer auf hatte. Und damit ich Gummersbach auf dem Fahrrad gefahren bin. Daniel und Andreas waren das. Und jetzt bin ich verbunden mit Petra. 39. Ja, richtig. Hallo Petra. Du, Daniel, Quatsch. Nee, hör mal zu, Domian heiße ich nicht Daniel. Also mir ist fast eben der Kran geplatzt, als du mit dem armen Ehemann gesprochen hast. Denn das gleiche Problem haben wirklich sehr, sehr viele Männer, sehr, sehr viele Frauen auch. Also gerade mit dem Thomas meinst du? Ja. Der. Und zwar ist... Warum ist dir der Kran geplatzt? Nee, weil dieser arme Mann, der weiß gar nicht, wie er mit dieser Frau umgehen kann. Und du kannst nicht sagen, dass er richtig mit ihr so böse ins Gericht gehen kann, sondern ich habe das gleiche Problem mit meinem Mann auch. Ah, also... Genau das gleiche Problem. Und ich habe auch 3 bis 4 Freunde, die genau das gleiche Problem auch haben. Und das ist auch der Grund deines Anrufes? Ja. Und ja. Jetzt bitte ich dich erstmal, dein Radio oder den Fernseher ganz leise zu schalten. Es ist leise. Ja, wir haben nämlich irgendeinen Hall im Hintergrund. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Ja. Das heißt, wir wollen die Fakten mal klären. Du bist verheiratet. Ja. Wie lange schon? 7 Jahre jetzt. 7 Jahre. Mhm. Und du magst mit deinem Mann auch nicht mehr schlafen? Natürlich, ich würde sofort. Wie ist der Fall denn bei dir? Gerade war es ja so, dass das Mädel, die Frau von Thomas, mit Thomas nicht schlafen wollte. Wie ist es bei dir? Ich würde sofort mit meinem Mann schlafen. Aber? Er will nicht. Er will nicht. Also da ist das Problem einfach nur umgedreht. Ja. Ja. Und es gibt... 2 Männer, die genau das gleiche Problem haben auch, die ich über so eine Hotline kennengelernt habe. Mhm. 0800-Peng-Peng. Mhm. Und das sind diese 0... Ja, lass uns mal nicht über die Männer reden, die anderen Männer, sondern über dich und dein Problem in deiner Ehe. Wie lange geht denn das jetzt schon, dass ihr... Also wir haben nicht mal die Ehe vollzogen, wollen wir mal so ganz klartext reden. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Ja, seit 1995 sind wir verheiratet und wir haben nie danach noch geschlafen miteinander. Wir haben ein getrenntes Schlafzimmer jeder. Wunder. Ihr habt während der Ehe, seit 6 Jahren, habt ihr keinen Sex miteinander? Nein. Ihr habt nicht auch mal anfassen, ein Küsschen, da und das war's. Und vor der Ehe auch keinen Sex? Die haben ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Einmal richtig miteinander? Ne, 2-mal, 3-mal vielleicht. Jetzt bin ich aber baff. Ja? Jetzt bin ich absolut baff, ja. Er ist ein super Mann, er ist super lieb. Wir haben keine Probleme ansonsten. Bloß, wenn du vorher aus einer anderen Beziehung gekommen bist und da lernt man was anderes kennen. Mhm. Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Und wo holst du dir denn deinen Sex? Ja, das fragen mich viele. Ich dich auch, jetzt. Nee, es gibt unwahrscheinlich viele Männer, die genau das gleiche Problem haben und auch Frauen das gleiche Problem haben. Und auf diesen sogenannten, wenn man dann mal so diese Hotlines anruft, und da lernt man sehr viele liebe, nette Männer kennen, intelligent, sehr intelligente Frauen noch dazu und da passiert nichts, überhaupt nichts mehr im Schlafzimmer. Und das ist, denke ich, auch mal das Problem. Okay, meine Frage war ja, wo holst du dir deinen Sex? Das heißt, du bist auf diesen Hotlines. Und triffst du dich mit diesen Leuten dann irgendwann real? Ich treffe mich mit denen vielleicht im Kopf. Das ist so... Du hast Telefonsex mit denen, oder wie? Ja, wir tauschen die normalen Telefonnummern dann aus. Man merkt ja auch, ob das intelligente Leute sind, mit denen man sich normal unterhalten kann. Für eine gute Nummer muss man nicht unbedingt einen intelligenten Menschen gegenüber haben, aber egal. Du hast, klare Frage, klare Antwort bitte. Hast du mit diesen Leuten Telefonsex? Ja. Ja. Aber auf einer normalen Nummer, also nicht auf diesen 090er-Nummer. Das ist mir völlig wurscht, aber du kommst zumindest immer wieder zu deinem Orgasmus. Zu deinem wohlverdienten Orgasmus. Und die Männer auch. Die Männer auch. Klingt jetzt ein bisschen lustig, aber alles ist ja doch irgendwo tragisch. Ganz schön schlimm ist ja, das. Warum? Versuch mir das zu beantworten, Peter. Warum ist eure Ehe vollkommen sexlos? Frag mich das nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das muss man sich doch als Ehefrau fragen. Was ist da los? Du würdest gerne wollen, aber er will nicht. Ja, und das ist das Schlimme daran. Und es gibt sehr, sehr viele Ehen, auch Ärzte-Ehen. Es gibt sehr viele richtige, vernünftige Ehen, wo das genauso läuft. Ja, ist ja wurscht. Zum Beispiel, nee, hör mal zu. Und die haben sogar noch getrennte Schlafzimmer. Das mag und ja alles keiner, sein. Ja, nee, und keiner weiß das warum. Das mag ja auch alles sein, aber ich unterhalte mich ja jetzt mit dir und über deine Ehe und nicht über irgendwelche anderen Ärzte. Ja, weil das ist, das wäre ja auch gar keine Rechtfertigung, wenn das so wäre. Lass uns über dich reden. Hast du denn den Eindruck, dass dein Mann ein anderes Verhältnis hat? Nein, auf keinen Fall. nicht. Hast du, ich meine, wenn man drauf ist und jung verliebt oder gerade verheiratet, nein, hast du ihn, nee, nein, lass mich fragen, hast du ihn denn am Anfang immer versucht anzumachen? Natürlich. Und er hat abgewehrt? Ja. Ihr schlaft aber in einem Schlafzimmer? Nein. Als wir umgezogen sind, haben wir uns ein Haus gekauft und jeder hat sein eigenes Schlafzimmer. Naja, man sagt dann immer, jeder schnarcht dann oder macht. Und der eine muss früher raus und der andere später raus, halt zur Arbeit, nicht? Wie geht er denn mit seinen sexuellen Bedürfnissen um? Weißt ich du weiß es nicht. Vielleicht macht er auch Telefonsex. Nee, kann er nicht, weil ich habe das Telefon unter mir. Nee, das geht nicht. Hast du denn schon einmal oder vielleicht auch mehrfach das ernste Gespräch mit ihm gesucht? Natürlich. Und in Ruhe, in völlig normaler. Ich habe auch ein bisschen Ahnung davon, nicht? Also, es geht nicht. Er weicht immer zu ab. Er sagt, ich denke mal, er hat auch Nierenprobleme. Und in, du weißt ja auch, in der Nebennierenrinde werden die Hormone gebildet. Mhm. Und dass es dadurch vielleicht kommt. Denn, also gut, aber das könnte man ja mal natürlich nicht, das weiß ich. Impotent ist, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt drei Ideen. Entweder ist er impotent. Ist er nicht. Er hat eine Freundin. Nein, kann er auch nicht haben. Oder er ist schwul. Ja, und wenn er das hat, ja. Wer weiß. Dann können wir es auch nicht ändern. Nee, dann können wir es nicht ändern. Wie alt ist denn der Knabe eigentlich? So alt wie ich. 39. Hm? Ist das denn, wir reden jetzt sehr locker darüber. Ja, na klar. Gehst du denn damit mittlerweile locker um oder belastet dich das auch sehr? Ich toleriere meinen Mann. Wir haben sonst eine ganz normale Ehe. Und was das nicht ist, das ist halt nicht. Aber ich würde ihm niemals böse sein oder was. Du würdest auch niemals verlassen, deshalb? Das ist immer eine sehr schwierige Frage, nicht? Möchtest du denn so alt werden in dieser Lage, so wie du jetzt lebst? So hässlich sehe ich nicht aus, dass ich so... Bitte? So hässlich sehe ich nicht aus, dass ich irgendwie damit so tolerant umgehen würde. Da würde ich sagen, okay, machen wir das halt vernünftig. Wenn das ich dann schwul sein würde, dann würde ich damit auch keine Probleme haben. Ja gut, aber dann müsstest du es ja erstmal wissen. Aber du weißt ja nichts. Und meine Frage war, könntest du dir vorstellen, so wie du jetzt die letzten 5 Jahre gelebt hast, dass du die nächsten 30 Jahre auch noch so lebst? Niemals. Niemals? Nee. Ja, das ist ja eine klare Aussage. Niemals. Das heißt, es sollte sich schon irgendwas ändern. Was sollte sich ändern? Ich weiß nicht, vielleicht müsste er mal einen Hormonstatus machen beim Arzt. Mhm. Dass man das vielleicht wirklich klären könnte, denn man investiert ja auch in der Ehe einiges, nicht? Aber warum versuchst du ihn denn nicht dazu zu bewegen und zu sagen, pass auf, mach doch mal was? Und Pistole auf die Brust eines lieben Menschen setzen, das geht nicht. Und das fand ich vorhin auch so ein bisschen krass bei dir. Ja, aber du willst doch auch eine Veränderung, hast du gerade gesagt. Wie willst du es denn anders machen? Nur indem du Telefonsex machst und still da sitzt, passiert nichts. Quatsch, nein, es spielen vielleicht viele Dinge eine Rolle, nicht? Aber ich würde niemals, wir verstehen uns sonst ganz toll. Mhm. Nicht? Also wir haben keine Probleme in der Ehe, wir haben keine Kinder und... Aber du bist unzufrieden. Natürlich, das würdest du auch sein. Na, aber es ist absolut. Und ich würde einen wahnsinnigen Aufstand machen, um die Gründe herauszukriegen. Wenn du 5 Aufstände gemacht hast und 5 Versuche sind ausgebrochen, was willst du da machen? Nein, ich will ja sagen, dann kann man nichts machen. Und dann wäre ich erstmal abgrundtief sauer und auch enttäuscht und verletzt. Ja, natürlich, das bin ich doch alles gewesen. Aber ich bin ein, denke ich mal, auch ein sehr toleranter Mensch. Und ich denke auch mal, vielleicht ist es auch irgendwie was ganz anderes. Denn Männer ab 40, die werden sowieso, stellen sich ein bisschen anders hormonell um. Vielleicht liegt es auch daran. Mmh. Ach, wenn das nicht so seit 5 Jahren schon läuft, nein. Du klingst so seltsam, irgendwie so abgeklärt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagst du mir aber auch, ist es für mich ein eigentlich untragbarer Zustand? Ich habe ja nun dieses Thema mit diesem Telefonsex da auch, nicht? Mhm. Und da ist genau das gleiche in Grün auch. Aber dann hat man dann ja auch noch eine andere Schublade, die man aufziehen kann, wo man sagt, eventuell hat man ja auch jemanden, der einen wirklich liebt und vielleicht auch sagt, naja, schauen wir mal. Ja, aber der sagt jetzt seit 5 Jahren, schauen wir mal. Was ist denn das für eine Ehe? Also. Naja, vielleicht habe ich auch jemanden kennengelernt, der jetzt sagt. Was willst du uns damit sagen? Das heißt, du bist dich am Verlieben, oder wie? Ja, natürlich. Aha, da rückt sie jetzt nach so viel langer Zeit mit raus. Du hast also einen anderen an der Angel, Mensch. So ist das. Ja, so viel Angel kann man gar nicht ausschmeißen, um ordentlichen... Wie sagt man immer, viele Frauen müssen viele Frösche küssen. Hast du den denn schon mal gesehen? Na, logisch. Na logisch, aber ich habe noch keinen Sex miteinander gehabt. Nein. Noch nicht. Ach, jetzt haben wir ganz am Ende des Gesprächs noch ein neues Fass aufgemacht. Also jetzt gibt's auch noch einen anderen Mann. Aber jetzt musst du aber wirklich mal Tacheles mit deinem Ehemann sprechen, finde ich. Tja. Und sonst gehst du dem auch noch fremd und das ist doch alles auch wieder verquarkt und das geht doch nicht. Wie viel fremd darf man denn gehen in der Ehe? Eigentlich gar nicht. Und wenn, na, vielleicht mal einmal oder so, aber dann, aber das ist bei euch ja alles viel komplizierter. Ich denke mal, das wird schon was Ordentliches werden. Ich glaube auch, du bist ja so gelassen, also das wird schon was Ordentliches. Die Dinge werden sich schon ordentlich entwickeln bei Petra, glaube ich. Du bist so ein süßer Kerl. Ich danke dir für das nette Kompliment am Ende und wünsche dir gutes Gelingen für die weitere biografische Abfolge deines Lebens. Wir schicken dir dann mal ein Hochzeitsfoto. Ich bitte darum. Tschüss Petra, alles Gute. Tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Anja ist da, hallo. Ja, hallo, hier ist Anja. Du bist 33 Jahre alt. Ja, richtig. Klingst wie 21. Ja, danke, ich sehe auch so aus. Sagen einige so. Anja. Ja? Über was unterhalten wir uns, wir beide uns denn? Ja, ich wollte mich eigentlich nochmal äußern zu der Melanie, die aus dem Urlaub was mitgebracht hat da. Genau. Also Melanie, sagen wir nochmal für die, die vielleicht jetzt zugeschaltet haben, Melanie ist seit 5 Jahren verheiratet, hat ein älteres Mädchen von 5 Jahren und ein 2-jähriges Mädchen. Und das 2-jährige Mädchen hat sie sich mitgebracht von einer Reise. Und ihr Mann denkt, das ist das gemeinsame Kind, aber es ist eben das Kind eines One-Night-Stands. Ne? Ja, genau. So, jetzt ist die Frage, wie soll sie sich verhalten? Soll sie es ihrem Mann sagen und da mit in Kauf nehmen, dass alles zusammenbricht? Also ich würde sagen... Weil ich denke mal, man kann das nicht so lange für sich behalten. Mhm. Das ist ja wirklich eine Geschichte, die also 30, 40 Jahre laufen kann. Und irgendwann kann man das, denke ich mal, nicht zurückhalten. Und dann ist es schlimmer, als wenn man das jetzt erzählt. Also, dein Tipp ist sagen. Ich würde sagen, vor allem, weil sie auch ja ein schlechtes Gewissen hat und eine Bürde irgendwo auf sich trägt. Und dann ist sie auch irgendwie erleichtert in dem Moment. Ich glaube ja auch, dass ihr Druck sehr hoch ist, dass sie sogar hier angerufen hat. Ne? Ja, denke ich auch mal. Und sie läuft ja Gefahr, wenn sie ja anruft, dass vielleicht doch irgendjemand sie erkennt an der Stimme. Und sei es jemand aus dem Bekanntenkreis. Ich denke mal, das nimmt sie in Kauf. Das nimmt sie in Kauf, das glaube ich auch, ja, das glaube ich auch. Also sie sucht dann nur jemanden, der ihr sagt, also ich würde sagen, ist eine blöde Geschichte, aber man hat da, weil die Bürde ist auch sehr, sehr schwer und man hat dann, es kann besser leben dann. Einfach. Aber es ist schon eine richtige Katastrophe, die dann für sie passiert, ne? Das ist unter Umständen... Ja, unbedingt. Ja. Ich meine, es hat ja schon eben ein junger Mann gesagt, wenn er sie wirklich liebt. Vielleicht können die das noch ein bisschen, ich denke mal, die können damit noch besser umgehen als Frauen. Ich denke mal, die sind da ein bisschen empfindlicher, könnte ich mir vorstellen. Naja, obwohl ich ja auch schon hier in der Sendung so Fälle gehört habe, wo die Männer dann auch so ein Kind angenommen haben. Aber die wussten das dann früher, das war das Problem. Okay. 2 Jahre ist natürlich ein Hammer, ne? Aber 2 Jahre ist schon besser jetzt als in 10 Jahren. Ne? Und ich denke mal, sie wird sowieso nicht jetzt 30 Jahre für sich behalten können, wenn sie jetzt schon anruft, ne? Also, ja, genau. Also, ich war ja gerade auch ein bisschen hin und her gerissen, bin aber jetzt, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist und auch nachdem, was du gesagt hast, auch der Auffassung, dass sie alles in Kauf nehmen muss an üblen Nachfolge-Dingen. Sie muss es sagen. Ja, ich meine, und wenn die zueinander stehen, dann auch, dann können die beiden das ja auch erstmal für sich behalten. Das ist ja erstmal die Hauptsache, dass die beiden, da muss es ja die Familie und so noch weiter gar nicht erfahren. Aber man spielt natürlich den schlimmsten Fall durch, dass die Ehe kaputt geht und die Familie sich auch irgendwie distanziert. Aber die Familie muss das ja gar nicht sofort wissen, hast du recht. Hast du recht. Meine ich auch. Ja. Und das ist nun mal Pech in Anführungsstrichen. Ne? Dann hätte sie was nehmen müssen. Ich bin ja mittlerweile schon, kann ich ja sagen, Anja, müde zu fragen, gibt es denn keine Gummis auf... Wo, vor allen Dingen, weil sie erzählt hat, dass ihr Mann ja noch ein Kind wollte, gehe ich mal davon aus, dass sie nichts genommen hat. Ne? Also, absolut. Aber ich frage die ganz Jungen, die 15-Jährigen, und ich frage auch die viel Älteren und Reiferen, und alle sagen dann, ja, in dem Moment konnte ich nicht. Das sind immer irgendwelche Ausreden. Ja, sicher, stimmt schon. Aber dann muss sie halt damit leben und das muss sie jetzt einfach durchziehen. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Ja, gut. Ciao. Tschüss. Klaus, 34 Jahre. Morgen. Ja, grüße dich. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Darf ich mal eben was vorwegschicken? Bitte. Mir fällt auf, Jürgen, immer wenn du das Wort schwul sagst, das kommt mit dir mit so einer besonderen Betonung. Also ich finde das total süß. Mit einer Betonung? Ja, so. Schwul? Ja, genau. Und das war im vorherigen Beitrag auch wieder der Fall. Da sagtest du, oder ist jemand vielleicht schwul? Das klingt irgendwie so besonders betont. Ich finde das irgendwie ja total süß. Also na, das klingt ja schon fast ein bisschen zu schwul, wie du es ja, gerade genau. gesagt hast. Oh, da muss ich dann arbeiten. Das sollte ja, nur nicht so sein. Fällt mir vielleicht auch, weil ich selber schwul bin, vielleicht kommt das auch da. Ja. Guter Hinweis, ihr seid immer so aufmerksam. Ja, das ist das gewisse Etwas vielleicht, was da. Ja, genau. Also, ja, mein Thema war folgendes. Ich habe Anfang Juli dieses Jahres einen Typen kennengelernt. Ja. Und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Mhm. Wo hast du ihn kennengelernt? In Münster, also im Park bei uns. Ist so ein Park, wo man sich halt eben kennenlernt, abends, so nachts, wo man so ein bisschen cruisen kann. In so einem Schweinereipark. Ja, genau. Das müssen wir erst wieder den Nicht-Schwulen erzählen. Ja, das sind so dunkle Parkanlagen in den großen Städten der Welt, kann man fast sagen, ne? Ja, Münster, ja, ist nicht ganz so. Nein, genau, ja. Wo der Homosexuelle sich trifft bei dunkler Nacht und es miteinander treibt, ne? Ja, genau. Nur so profan erklärt. Richtig. Und manche ein Heterosexueller ist neidisch, dass es nicht solche Parkanlagen auch für Heteros gibt, wo man die Mädels treffen kann, ne? Ja, stimmt. Sagen mir immer die Hetero-Freunde. Ja. Gut, aber du hast also da jemanden kennengelernt. Jemanden kennengelernt und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Wir hatten also super Sex miteinander, obwohl ich den vorher gar nicht kannte. Mhm. Ja, und nachdem kamen wir also dann intensiver ins Gespräch und so weiter und wir merkten also gegenseitig, dass wir also wohl mehr voneinander wollten. Mhm. Und ich sagte auch mit Treffen in Zukunft, ja, sagt er, geht auch wohl hier und da. Und nur das Problem ist, sagt er, ich zieh bald weg. Ja, ich fragte ihn, wohin? Ja, nach Trier. Ja, ich sagte natürlich, Trier ist in einige Entfernungen, so knapp 300 Kilometer, schätze ich mal. Und und er druckte so ein bisschen herum und ich merkte, irgendwas stimmt da wohl nicht. Dann schweift er so ein bisschen ab und erzählt über sich noch etwas, okay. Und dann haben wir uns, das war montags und am Donnerstag haben wir uns dann wieder verabredet und zufälligerweise Mittwoch habe ich einen anderen Typen kennengelernt. Und wieder im Park wahrscheinlich. Wieder im Park, richtig. Natürlich. Und er kam wieder auf das Thema und so weiter. Und ich sagte, ihr gestern netten Typen kennengelernt und so, ja. Und nur ich hatte das Pech, der zieht nach Trier. Ach, da meinst du bestimmt Kai, sagt er. Ich sage, wie, kennst du den? Mhm. Ja, sagt er, und zwar geht er doch ins Kloster. Ich sage, wie bitte? Ach. Ja, sagt er, der geht ins Kloster. Und da war ich erstmal baff. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Also dann lernt man einmal mal einen super Typen, mit dem man sich sofort, wo die Chemie, also stimmt. Dann geht der gleich ins Kloster. Dann geht er ins Kloster. Also dieser Typ hatte den auch schon kennengelernt und sich ausführlicher mit ihm offensichtlich unterhalten. Genau, der wusste also auch schon die Geschichte von ihm, was und so, ne? Und ich dann den Kai nächsten Abend dann wieder getroffen, sprach ihn daraufhin an und er sagte mir, ja Klaus, sagte, das stimmt. Und wurde ganz nachdenklich, ganz still und ich fragte ihn, ja, wieso hast du mir gar nichts gesagt, dass du ins Kloster gehst? Ja, sagte ich, dachte, dann willst du von mir nichts mehr wissen und so weiter, weil das ist schon in 4 Wochen und... ist ja schon wieder fast sehr lustig. Da lässt er vorher nochmal richtig Sau raus und geht, mit Verlaub ausgesprochen, und geht dann ins Kloster. Und geht dann ins... Und das ist ein super Typ, also wieso einer ins Kloster gehen kann, ich sagte ihm auch, ja, das naja. Ist ja wohl nicht wahr. Und er sagte, ja, also ich sehe das auch jetzt als so eine Art Prüfung an, meinte er, weil er hatte komplett seinen Haushalt aufgelöst und Arbeitsstelle gekündigt. Ja. Also ich will ja sagen, ich will mich da nicht drüber lustig machen. Ich habe da höchsten Respekt. Höchsten. Und zwar habe ich jetzt vor 2 Wochen einen anderen Typen kennengelernt. Der ist Martin und der will also wohl etwas mehr von mir. Nur jetzt stehe ich also auf dem einen Bein, wo ich also meine Beziehung zu Kaya nicht weit intensivieren kann, weil er ist da drüben jetzt im Kloster. Und er ist jetzt da, ne? Er ist bereits im Kloster. Genau. Mhm. Und jetzt will Martin also mehr von mir. Ich habe also noch telefonisch und sehr guten Briefkontakt zu dem Kai, der also hier ist im Kloster. Mhm. Und Kai sagte noch gestern zu mir, wo wir telefoniert haben, er findet mich noch unheimlich sympathisch und nett und muss sehr häufig an mich denken und ich soll ihn noch bald mal besuchen kommen. Stopp. Was heißt denn eigentlich im Kloster? Heißt das, dass der jetzt, ist das erstmal so ein, wahrscheinlich für eine gewisse Zeit, ne, für eine Probezeit? Ja, wir haben zwar wohl eine Probezeit und nur er sagte mir, also er hatte vor 7 Jahren schon mal eine Beziehung und hat also diesen Entschluss wegen dieser Beziehung aufgegeben und will aber jetzt wohl diesen Schritt wagen, weil er sonst irgendwie das Gefühl hat, er hat also im Leben was verpasst. Verstehe, also für immer reinzugehen. Mich wundert, dass er den Kontakt zu dir jetzt noch aufrechterhält, weil das ja für ihn ja auch eine Versuchung darstellt. Genau, weil er nämlich erst sagte, also ein halbes Jahr will er also überhaupt keinen Kontakt haben, weder brieflich, weder telefonisch, also komplett erstmal ein Bruch, sagte er, weil er will sich komplett auf dieses Klosterleben konzentrieren. Ja, aber ihr habt doch jetzt Kontakt miteinander. Ja, das hat mich ja auch gewundert. Und wenn wir telefonieren, also ich frage ihn, ja, wie geht's hier? Und er sagt, ja, so ganz gut und ist ganz nett alles und ist eine Erfüllung. Aber irgendwie druckst er wohl herum. Also ich merke, irgendwie ist er wohl nicht ganz so... Ich würde an deiner Stelle wirklich da jetzt den Gang sehr zurücknehmen und auf keinen Fall initiativ sein. Jetzt besuchen kommen Anfang November. Das hat er von sich aus gesagt. Hat er von sich aus gesagt? Ich sag, wie? Du sagst das doch erst ja, sagt er, aber. Ja, aber das ist doch dann. So gut, okay. Und jetzt erstmal Freunde. Und nur ich denke, also vielleicht bleibt das nicht bei diesem Schritt. Und aber das ist doch dann eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht dann auch für ein sehr offenes, klärendes Gespräch, dass du ihn einfach fragst, wie so der Stand der Dinge in seiner Entwicklung ist und wie er sich überhaupt einen Kontakt vorstellt, ob er das aushält, auch nur eine Freundschaft, oder ob es doch nicht klüger ist, erstmal ganz auf Distanz zu gehen und vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren einen Kontakt aufzubauen. Das kannst du ja dann bei diesem Treffen klären. Und wenn er dich jetzt eingeladen hat, ist es ja okay, dann fahr hin und besprech das miteinander, damit du eine Klarheit hast und er soll dir eben auch sagen, welche Sichtweise er hat zurzeit. Ja, weil der Martin, den ich ja vor zwei Wochen kennengelernt habe, auch mit dem ich verstehe mich ja auch sehr gut, und er will ja im Grunde auch mehr von mir, nur ich will ja nicht so viel von dem Martin jetzt, weil ich habe jetzt den Kai hingezogen. Aber auf, da geht's so weit, dass Martin auch noch ins Kloster geht, dann stehst du natürlich da. Ja, dann gehen wir alle so, rein. Du fährst nach Trier, führst ein klärendes Gespräch und dann sehen wir weiter. Ja. Und treib dich nicht so viel in den Park rum, Mensch. Ach, das kannst du mal ganz lustig, ganz nett. Na gut, ich gönn's dir. Tschüss, Klaus. Ja, tschüss, gell. Tschüss. Doch, tschüss, jo. Tschüssken, sagen die in Münster. Sagen die das wohl in Münster? Ich glaube eher im Ruhrgebiet. Britta, 31 Jahre, guten Morgen. Ja, und Britta sagt um die Uhrzeit noch Moin, weil kommt aus Flensburg. Das ist schön, eine Norddeutsche. Ja, und zwar bin ich der Meinung, dass ich wollte zu Melanie was sagen. Ja, bitte. Ich habe selbst einen fast zweijährigen Sohn und bin seit 3 Jahren verheiratet. Habe auch nicht immer Lust auf Sex, aber darum geht's gar nicht. Es ist so, dass ich der Meinung bin, dass Melanie einen Fehltritt begangen hat, dafür mit dem schlechten Gewissen zu büßen hat im Grunde. Sie sollte nicht auch noch ihre Familie zerstören, denn ihr Kind hat ja einen Vater und der Vater hat ein Kind. Und ich finde, darauf kommt es wirklich an. Und du meinst, sie ist gestraft genug mit ihrem schlechten Gewissen? Ja, sie ist gestraft genug mit ihrem schlechten Gewissen. Und das muss sie eben aushalten. Ja, da muss sie, und wenn sie sich dann mit einer Psychologin wirklich hinsetzt und da Strategien erarbeitet, wie sie damit umzugehen hat. Aber ich sage jetzt sagt sie das, verliert der Vater sein Kind und das Kind seinen Vater. Und das Kind hat dann keinen Vater mehr. Ja, und es gibt ja noch ein Kind, ne? Ja, natürlich. Und die ganze Ehe zerbricht unter Umständen. Ja, das hätte sie sich natürlich vorher durch den Kopf gehen lassen müssen, wenn sie einen Seitensprung begeht. Genau. Aber ganz ehrlich, wenn ich in dieser Situation wäre, ich bin nicht in dieser Situation, ich habe auch nie ein Kind abgetrieben. Ich habe immer gewusst, wie man das verhütet. Es passiert leider immer noch zu häufig, dass Frauen ungewollt oder durch einen blöden Fehler eben schwanger werden. Dann hätte ich gesagt, bevor ich jetzt meinen Sohn gekriegt hätte, ich hätte das Kind wegmachen lassen. Jetzt würde ich sagen, das könnte ich nicht. Also jetzt, diese Entscheidung, dann zu sagen, ich will das Kind nicht mehr haben und so, ganz schwierig. Sag mir mal halt nur eine Frage. Wie würdest du denn sagen, soll sie irgendwann ihrem Kind die Wahrheit sagen? Wenn das Kind erwachsen ist oder jugendlich ist? Solange die Familie harmonisch zusammenlebt und alles in Ordnung ist, nein. Würde ich sagen. Also wenn es irgendwann zu einer Ehescheidung kommt oder wenn irgendwann irgendwas am Kochen ist. Es kann natürlich durch einen unglücklichen Zufall rauskommen, wenn das Kind krebskrank wird, Organspende notwendig wird, etc. Irgend sowas, dann kommt es raus. Und ich wollte noch dazu sagen, in vergangener Zeit in meinem Bekanntenkreis war so ein Fall, da hat die Mutter durch einen Seitensprung ein zweites Kind, hat das preisgegeben und der Vater war sauer. Er hat gesagt, wie kannst du nur unsere Familie zerstören? Ja. Nicht nur, dass das Kind jetzt da ist, nein, wie kannst du das im Nachhinein dann auch noch so kaputt machen? Du hättest es aushalten müssen. Das hat der Mann gesagt. Ja. Das hat der Mann gesagt. Ja, du hättest zu deinem Fehler stehen müssen und hättest in den sauren Apfel beißen müssen. Also, eine interessante Meinungsäußerung. Jetzt am Ende der Sendung noch. Ja. Ist es gleich zu Ende. Ich danke, dass du angerufen hast und durchgekommen bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist. Warum macht ihr die Sendung nicht jeden Tag? Bedarf ist ja reichlich. Wir machen sie jeden Tag. Ja, wird länger. Tschüss, Britta. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr weder Fernsehen, dann wieder mit einer offenen Sendung. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.